Wahlkampf aller Orten. Neueste Station, der Ausbildungspakt. In diesem Jahr stehen die Paktpartner vor einer besonderen Herausforderung. Auf der einen Seite leiden immer mehr Betriebe unter der weltweiten Wirtschaftskrise. Wer Kurzarbeit für seine Stammbelegschaft anmelden muss, wird sich kaum noch zutrauen, junge Leute auszubilden und ihnen eine Zukunft zu bieten. Doch auf der anderen Seite droht schon bald ein Fachkräftemangel. Immer mehr gut ausgebildete Facharbeiter gehen in den Ruhestand und die Zahl der Schulabgänger nimmt ab. Besonders in einigen Regionen im Osten Deutschlands ist die Situation ernst. Betriebe finden kaum noch Nachwuchs. Hinzu kommt, dass viele Schulabgänger den Herausforderungen einer Ausbildung nicht mehr gewachsen sind. Ihnen fehlt es schlicht an grundlegenden Qualifikationen. Ein weites Feld also, was Bundesregierung und Wirtschaftsverbände beackern könnten. Doch um was ging es heute? Um eine Zahl. Arbeitsminister Olaf Scholz, SPD, hatte schon vor dem Treffen die Wirtschaftsvertreter und seinen Kabinettskollegen, Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, CSU, gegen sich aufgebracht. Der SPD-Politiker besteht darauf, sich auf eine Zahl festzulegen. 600.000 Ausbildungsplätze sollten seiner Meinung nach von der Wirtschaft im Jahr 2009 angeboten werden. Doch konkret festlegen möchte sich die Wirtschaft nicht. Sie möchte lediglich versprechen, dass alle Jugendlichen einen Ausbildungsplatz erhalten, mit Unterstützung des Wirtschaftsministers. Unter dem kleinlichen Streit haben vor allem die Jugendlichen zu leiden. Ihre Probleme scheinen nur am Rande vorzukommen. Die vornehmlich Herren des Paktes verlieren sich in Grundsatzfragen und Wahlkämpfen vor sich hin. Was wäre denn so schlimm daran gewesen, sich nicht auf eine konkrete Zahl festzulegen? Olaf Scholz möchte damit sein Engagement für die Jugendlichen beweisen. Doch statt durch das Festhalten an einer nackten Zahl hätte er besser für wichtigere Ziele gekämpft. Er hat recht, dass viele Jugendliche aus den Vorjahren noch unversorgt sind. Natürlich könnte man die rückläufigen Schulabgängerzahlen dazu nutzen, für die sogenannten Altbewerber einen Platz zu finden. Dazu sollte der Arbeitsminister aber fragen, warum diese Jugendlichen noch keinen Ausbildungsplatz haben. Denn nicht allen wird es helfen, wenn die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze einfach auf 600.000 festgeschrieben wird. Nicht wenige brauchen noch Qualifizierungsmaßnahmen, andere müssen sich regional verändern, wieder andere brauchen Unterstützung und Beratung, um sich mit einem Lehrberuf anzufreunden, an den sie bisher noch nicht gedacht haben, in dem es aber noch freie Lehrstellen gibt. Denn den unversorgten Bewerbern stehen auch nicht besetzte Plätze gegenüber. Diese zusammenzubringen, das ist die eigentliche Aufgabe des Ausbildungspaktes. Und nicht die Diskussion darüber, ob nun 600.000 oder vielleicht doch nur 580.000 Lehrstellen ausreichen, um allen eine Chance zu bieten. Das sollten sich alle Beteiligten merken, auch in einem Wahlkampfjahr.